Erster, du sollst jedoch wissen, dass in der letzten Zeit sehr schwierige Phasen auf uns zukommen werden. Zweiter, die Menschen werden dann nur sich selbst und das Geld lieben, während sie gleichzeitig stolz, arrogant und respektlos gegenüber ihren Eltern sind. Dritter, sie werden gefühllos und unversöhnlich sein, weil sie andere verleumden und keine Selbstbeherrschung oder Liebe zum Guten besitzen. Vierter, diese Leute handeln verräterisch und leichtsinnig, da ihnen ihr eigenes Vergnügen wichtiger ist als die Liebe zu Gott. Fünfter, obwohl sie nach außen hin religiös wirken, lehnen sie die wahre Kraft des Glaubens ab, weshalb du dich von ihnen fernhalten solltest. Sechster, einige von ihnen schleichen sich in Häuser ein, um Frauen zu beeinflussen, die von ihren Sünden und verschiedenen Begierden belastet sind. Siebter, diese Frauen wollen zwar ständig etwas Neues lernen, aber sie sind niemals in der Lage, die eigentliche Wahrheit wirklich zu erkennen. Achter, so wie Jannes und Jambres damals gegen Moses kämpften, so lehnen auch diese Menschen die Wahrheit ab, weil ihr Verstand verwirrt ist. Neunter, sie werden jedoch keinen Erfolg haben, denn ihre Dummheit wird für alle Menschen deutlich sichtbar werden, genau wie es bei jenen Männern geschah. Zehnter, du hingegen bist meiner Lehre und meinem Lebensweg gefolgt, wobei du meinen Glauben, meine Geduld und meine Liebe genau beobachtet hast. Elfter, du weißt auch von meinen Leiden in Antiochia, Ikonium und Lystra, doch der Herr hat mich aus all diesen Verfolgungen gerettet. Zwölfter, tatsächlich müssen alle Menschen mit Verfolgung rechnen, wenn sie entschlossen sind, ein gottesfürchtiges Leben in Christus Jesus zu führen. Dreizehnter, böse Menschen und Betrüger werden jedoch immer schlimmer werden, indem sie andere täuschen und dabei selbst Opfer von Lügen werden. Vierzehnter, du aber sollst an dem festhalten, was du gelernt hast, weil du genau weißt, dass deine Lehrer vertrauenswürdig sind. 15. Schon seit deiner Kindheit kennst du die Heilige Schrift, die dir die Weisheit gibt, damit du durch den Glauben an Christus Jesus gerettet wirst. 16. Jede Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich, um Menschen zu lehren, Fehler zu korrigieren und sie zu einem gerechten Leben zu erziehen. 17. Auf diese Weise wird ein Mensch, der Gott dient, perfekt vorbereitet und für jede gute Aufgabe vollständig ausgerüstet sein.